Johannes! Johannes, der Frühling ist da. Ja, ja. Die Zwiebeln müssen gesetzt werden, Johannes. Du hast mich doch gehört. Morgen. Morgen fange ich mit dem Zwiebelsetzen an. Johannes, oder besser Kapitän A.D. Johannes P. Büssenschütt, hält offenbar nicht viel von Gartenarbeit. Seit er die Seefahrt aufgegeben hat, lebt er mit seiner Frau Jenny behaglich hinter dem Deich. Die Zeit seiner Reisen und Abenteuer ist vorbei, denkt er. Am liebsten sitzt er jetzt in seinem Garten und liest. Wilde, haarsträubende Seeräubergeschichten. Von friedlichen Hansekoggen, die sich reich mit Gütern beladen, gerade auf der Heimreise befinden. Als plötzlich, unten auf Seite 17, ein höchst verdächtiges Segel auftaucht. Und genau da ruft Jenny: Johannes! Ausgerechnet jetzt. Ein Telegramm für uns, Johannes. Unsere Tochter kommt. Sie bringt Peter. Er darf über Ostern bei uns bleiben, weil seine Eltern verreisen. Sie könnten bald hier sein. Freust du dich, Johannes? Natürlich freue ich mich. Du musst ganz lieb mit deinem Enkelsohn spielen, Johannes. Dazu sind Großväter da. Was stehst du denn noch so rum? Ich? Aber ich denke mir schon ein Spiel aus. Das sollte ich doch wohl. Na gut, dann gehe ich schnell noch ein paar Stück Kuchen besorgen. Peters Mutter hatte nicht viel Zeit. Wer verreisen will, hat viel zu besorgen. Jenny und Johannes Büssenschütt verstanden das. Es reichte gerade für ein Küsschen für Oma und eins für Opa, für eine Tasse Kaffee und ein Sahnetörtchen. Dann setzte sie sich wieder in ihr Auto und fuhr davon. Wolltest du nicht winken, als Mutti wegfuhr? Nein. Möchtest du noch ein Stück Kuchen? Auch nicht. Soll Opa dann mit dir spielen, mein Liebling? Ja. Dann komm, wir zwei pflanzen jetzt Zwiebeln. Nennst du das Spielen? Ach. Was wollten wir noch? Zwiebeln pflanzen, Opa. Auch das können wir immer noch. Setz dich mal hierher. So. Was steht in deinem Buch, Opa? Seeräubergeschichten, mein Junge. Spannende Seeräubergeschichten. Liest du mir was vor? Mal sehen. Vielleicht weiß ich was Besseres. Was ist besser als Seeräubergeschichten vorlesen? Seeräubergeschichten spielen. Sind wir dann Seeräuber? Ich und du? Nein, wir wollen Seeräuber fangen. Au ja. Wann fangen wir damit an? Heute Abend segeln wir los. Ohne Schiff, Opa? Wir bauen uns eins. Und wann fangen wir mit dem Schiff bauen an? Gleich nach dem Abendessen. Jetzt zeige ich dir erstmal meine alte Seekiste. Komm. Opa Büssenschütts alte Seekiste stand an der Wand im Flur. Ein stolzer Dreimaster segelte auf einem Stück Ozean über die Vorderseite. Unten stand in schwarzen Buchstaben J.P. Büssenschütt, Matrose. Zuerst förderte Opa zwei Mützen zutage. Eine davon war dunkelblau mit einem goldenen Anker über dem Schirm. Opas alte Kapitänsmütze. Die andere war weiß mit zwei fröhlichen schwarzen Bandenden. Seine allererste Matrosenmütze, die er jetzt Peter über den Kopf stülpte. Weiter folgten eine große blaue Flagge, eine abgewetzte Kapitänsjacke, ein Matrosenhemd und ein paar alte Seestiefel. Alles Dinge, die Opa sofort als für ihre Zwecke ungeeignet beiseite legte. Zuletzt fischte er dann noch eine lange Pappröhre aus der Kiste. Er zog ein paar vergilbte Seekarten daraus hervor und schnitt mit dem Taschenmesser ein Loch in den Boden. Wird das unsere Kanone? Wir kommen ohne Kanone aus, aber einen Kieker brauchen wir. Und ein Kieker ist ein Fernrohr. Und das hier, mein Junge, wird unser Seeräuberverfolgungsschiff. Du, Opa? Ja? Wenn die Betten unser Schiff werden, soll Oma dann mit uns Seeräuber fangen? Besser, Oma bleibt an Land. Seeräuber fangen ist mehr was für Männer. Und ich möchte auch nicht, dass Oma seekrank wird. Und wo soll Oma schlafen? Das werden wir noch regeln müssen. Hör zu, wir brauchen noch ein paar Sachen. Oma, du musst uns 3 Besen geben. Was? 3 Besen? Genügen denn nicht 2? Ich hab doch nur 3 Besen. Wir brauchen 3, Oma. Opa und ich bauen ein Schiff. Wenn kein Besen übrig bleibt, brauchst du auch nicht mehr zu fegen. Du sollst alle meine Besen haben, mein Liebling. Oma kauft sich morgen einen neuen. Ein Tischtuch und ein Bettlaken müssen wir auch noch haben. Für unser Segel. Ein altes Bettlaken kann Oma euch geben. Noch was? Ein Fleischklopfer und ein Kochlöffel. Bitte. Was um alles in der Welt habt ihr mit meinem Fleischklopfer vor? Das wird unser Anker. Ist Opas Idee. Opas Idee. Natürlich. Also gut, meinen Fleischklopfer und einen Holzlöffel könnt ihr meinetwegen auch noch haben, solange ihr mir nicht mein Bett wegnehmt. Dein Bett brauch ich, Oma. Nein, doch nicht mein Bett. Ihr dürft mich doch nicht aus meinem Bett jagen. Omi, wenn ich dich ganz doll bitte, gibst du mir denn dein Bett? Wenn du es brauchst, mein Liebling, gibt Oma auch noch ihr Bett her. 2 Wäschelein fehlen noch. Die eine für die Ankertross und die andere für irgendwas. Und dann ist es endlich soweit. Peter hat mit Oma und Opa Abendbrot gegessen. Er hat sich gewaschen, seinen Schlafanzug angezogen und die Zähne geputzt. Als er endlich ins Schlafzimmer kommt, hat Opa schon 2 der Besen an den Stielenden zusammengebunden und genau an der Stelle, wo die beiden Betten zusammenstoßen, als Mast aufgestellt. Der 3. Besen hängt oben waagerecht als Rahr, an der das Segel festgemacht wird. Opa nimmt gerade das Bettlaken zur Hand und faltet es auseinander. Es ist zu groß. Was machen wir damit? Oma hat gesagt, wir können damit machen, was wir wollen. Dann tun wir es auch. Er reißt von Omas Bettlaken ab, was zu groß ist, und knotet es mit 2 Zipfeln an die Rah. Dann kommen die Wäscheleinen an die Reihe. Mit seinem Klappmesser zerschneidet Opa die erste in 3 gleich lange Stücke. Was gibt das? Eine Ankertross und 2 Leinen zum Festmachen gibt das. Hier, du kannst schon mal unseren Anker zusammenbauen. So. Und wenn wir schon Omas eine Wäscheleine zerstückelt haben, kommt es auf die andere auch nicht mehr an. Ja. Opa macht 4 gleich lange Stücke daraus. 2 davon knotet er an die beiden unteren Zipfel vom Bettlaken. Damit können sie ihr Segel richtig zum Wind stellen. Dann sticht er unten zu beiden Seiten des Mastes 2 Löcher in das Tuch, knotet die beiden anderen Leinen darin fest und wirft die Enden von vorn über die Rah auf die Betten. Und wozu soll das gut sein, Opa? Leg dich mal ins Bett. So, Und jetzt zieh mal gleichzeitig an beiden Leinen. Was passiert? Das Segel geht zusammen. Richtig. So ist unser Segel eingeholt und kann keinen Wind mehr fangen. Lass die Leinen wieder los. So ist unser Segel gesetzt. Tja, und dann begann die größte Schwierigkeit. Das Steuerruder. Opa versuchte es zuerst mit einem Kleiderbügel, dann mit einem Spazierstock. Beides erschien ihm jedoch recht unpassend. Schließlich fiel ihm Omas altes Spinnrad ein, das seit Jahren unbenutzt unten im Wohnzimmer stand. Peter musste also noch einmal hinunterlaufen, war aber schon nach 2 Minuten wieder zurück. Na, was hat Oma gesagt? Nimm es nur, hat sie gesagt. Sonst nichts? Mein Liebling, hat sie auch noch gesagt. Sie stellen also das Spinnrad mitten zwischen die Betten, nahe den Kopfkissen. Peter setzt sich dahinter und probiert es gleich aus. Wenn du rechts herum drehst, dreht unser Schiff auch rechts herum. Und rechts heißt von jetzt an Steuerbord. Drehst du links herum, dreht auch das Schiff links herum. Und links heißt Backbord. Kannst du das behalten? Nicht ganz. Du wirst es bald lernen. Wir brauchen noch eine Fahne, Opa. Ach ja, die Flagge. Aus der Kommode zwischen den Fenstern holt Opa Omas weißen Seidenschal und knotet ihn ganz oben an den Mast. Eine weiße Fahne sieht nach nix aus. An Bord heißt eine Fahne Flagge. Und die weiße Flagge bedeutet, na, das kommt noch. Erstmal brauchen wir einen Namen für unser Schiff. Was hältst du von Windsbraut? Dann lieber Jenny, wie Oma. Einverstanden. Hiermit taufen wir dich auf den Namen Friedliche Jenny. Allzeit gute Fahrt. Warum Friedliche Jenny, Opa? Friedliche Jenny darum, weil wir die weiße Flagge zeigen. Die weiße Flagge bedeutet, dass wir friedlich sind. Und friedlich bedeutet, dass wir die Seeräuber mit List fangen wollen. Ich will aber mit den Seeräubern kämpfen, Opa. Ich bin nicht mehr Opa. Von nun an heiße ich Kapitän. Geht's jetzt los, Opa-Kapitän? Noch nicht. Zuerst muss der Kapitän es sich gemütlich machen. So. Du, Opa-Kapitän, wie erkennen wir die Seeräuber? An ihrer Flagge erkennen wir sie. Schwarz ist die mit einem weißen Totenkopf in der Mitte. Dann los jetzt! Moment! Bevor wir den Anker hieven, muss jeder wissen, was er zu tun hat. Du hast zwar nur eine Matrosenmütze auf, trotzdem ernenne ich dich zu meinem Steuermann. Ein Steuermann muss tun, was ein Kapitän befiehlt. Was tust du, Opa-Kapitän? Ich? Oh, ich habe alle Hände voll zu tun. Ich muss befehlen und ich muss aufpassen, dass wir nicht stranden. Und zwischendurch muss ich mir ausdenken, wie die Geschichte weitergeht. Ist das nichts? Doch, aber die richtige Arbeit muss ich alleine machen. Darauf läuft es hinaus. Wenn es an Bord nur Kapitän und Steuermann gibt, ist man mit Mannschaft etwas knapp. Ich weiß was. Ja. Das ist Leo. Können wir den nicht als Matrosen nehmen? Ich habe ja schon viele Matrosen bei mir an Bord gehabt. Dicke und dünne, faule und fleißige. Ein Stofflöwe war nicht dabei. Aber ich bin bereit, es mit einem zu versuchen. Wir heuern Leo an. Geht's nun endlich los? Sofort, Steuermann. Vorher müssen wir wissen, von wo wir absegeln. Da gibt es eine nette Stadt. Lübeck heißt sie. Und Lübeck liegt an der Ostsee. Jedenfalls beinahe. Lübeck kenne ich. Aber wo liegt die Ostsee? Das alles ist unsere Ostsee, Steuermann. Und jetzt geht's los. Also, die friedliche Jenny liegt vor Anker und Matrose Leo hat Deckwache. Wir beide sind an Land gegangen, um dem Bürgermeister von Lübeck einen Besuch zu machen. Der schüttelt uns gerade die Hand und sagt, lieber Kapitän Büssenschütz, sagt der Bürgermeister von Lübeck, ich bin ja so froh, dass ihr die Seeräuber fangen wollt. Unsere Stadtkasse ist leer. Zum Seeräuberfangen haben wir kein Geld. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte fragen, wer ist der junge Mann neben dir? Und ich antworte, das ist mein Steuermann und Enkelsohn. Peter heißt er. Ist der nicht ein bisschen jung zum Seeräuberfang, meint der Bürgermeister von Lübeck. Ich bin nicht zu jung. Sag ihm das, Opa. Lieber Bürgermeister von Lübeck, sage ich, mein Steuermann und ich wollen die Seeräuber mit List fangen. Und listig kann jeder sein, ein Junger ebenso gut wie ein Alter. Dann bin ich beruhigt, sagt der Bürgermeister von Lübeck. Ich wünsche euch guten Wind und viel Glück. Das kostet die Stadtkasse nämlich gar nichts. Danach gehen wir beide an Bord zurück. Und wohin segeln wir, Kapitän? Dahin, wo die Seeräuber sind. Und wo die sind, weiß ich im Augenblick selber nicht. Hol erst mal den Anker hoch, Steuermann, und dann setz das Segel. Der Wind kommt von hinten, also segeln wir nach vorne und vor uns ist Osten. Steuermann, geh ans Ruder und steuere Kurs Osten. Oberkapitän? Was ist los, Steuermann? Ich hab Hunger, das ist los. Und warum hast du dich nicht beim Abendbrot satt gegessen? Da hatte ich noch keinen Hunger, Opa. Aha, der Hunger kommt mit der frischen Seeluft. Ich frag mal schnell, ob Oma mir ein Brot schmiert. Opa Büssenschütt fand, dass der Hunger manchmal auch gute Seiten hatte. Der Schiffsbau hatte ihn doch etwas angestrengt. Er sehnte sich nach seinem Nachtschlaf. Aber die Ruhepause dauerte nur genau 7 Minuten. Dann kletterte sein Steuermann wieder an Bord. Hast du die Seeräuber inzwischen entdeckt, Opa? Ich fürchte, mit den Seeräubern wird es heute noch nichts. Die Ostsee ist groß. Tagelang sieht man kein Schiff. Und wenn man eins sieht, ist es gewöhnlich kein Seeräuber. Ich denke, wir sollten uns eine nette kleine Bucht zum Ankern suchen. Dort schlafen wir und morgen... Da! Ich sehe was, Oberkapitän. Was siehst du, Steuermann? Eine Bucht sehe ich und ein Seeräubermast. Gut aufgepasst, Steuermann. Über den 3 Bäumen ragt der Schiffsmast heraus. Ist das richtig? Genau richtig. Gut, dann steuere nach Backbord auf die Bucht zu. Ich lote jetzt die Wassertiefe aus. Das ist zwar keine Arbeit für den Kapitän, aber unserem Matrosen Leo traue ich es noch nicht zu. 30 Meter, 20 Meter, 10, 5. Pass auf die Sandbank auf, Steuermann, sonst sitzen wir fest. Keine Angst, Opa, ist alles gut gegangen. Wir sind schon in der Bucht. Wir sind schon in der Bucht? Dann wirf den Anker aus, Steuermann, und hol das Segel ein. Da drüben sind die Seeräuber, Oberkapitän. Was machen wir jetzt? Gib mir mal den Kieker, Steuermann. Wie sah noch die Seeräuberflagge aus? Schwarz, mit weißem Totenkopf. Aber auf dem Mast da hinten weht eine weiße Flagge mit einem schwarzen Stadttor in der Mitte. Und dann ist das kein Seeräuber, sondern ein friedliches Lübecker Handelsschiff. Kein Seeräuber? Bestimmt nicht? Bestimmt nicht, Steuermann. Dann müssen wir sofort den Anker hochholen und die nächste Bucht absuchen. Steuermann, ich sehe da hinten eine dunkle Wolkenbank. Siehst du die auch? Von einer Weiterreise rate ich dringend ab. Denn in dieser Wolkenbank steckt ein grimmiger Sturm, vielleicht sogar ein Orkan. Und wenn wir dann auf See sind, bricht uns der Mast. Und wir können nicht mehr segeln. Und wenn wir nicht mehr segeln können, stranden wir. Und die friedliche Jenny geht kaputt. Und dann fangen wir die Seeräuber nie und nimmer. Dass sie die Seeräuber nie und nimmer fingen, wollte Peter natürlich nicht riskieren. Also drehte er sich wie Opa Büssenschütt auf die Seite, knipste das Licht aus und schlief auch ein. Als Oma Büssenschütt ins Bett ging und schnell nochmal den Kopf durch den Türspalt steckte, herrschte Ruhe auf der friedlichen Jenny. Musik. Am nächsten Tag hatten Peter und Oma Heimlichkeiten. Kaum hatte Opa Büssenschütz sich zu seinem gewohnten Mittagsschlaf zurückgezogen, trat Peter hinter Omas Stuhl und begann, ihr aufgeregt ins Ohr zu flüstern. Du, Oma, du musst mir unbedingt einen Revolver kaufen für unser Schiff. Ja, ist denn das wirklich nötig, mein Liebling? Aber denk doch, Oma, wenn die Seeräuber uns überfallen, dann müssen wir eine Pistole. Omas Widerstand war schwach. Schon ein paar Minuten später verließen die beiden leise und eilig das Haus. Sie mussten ja zurück sein, bevor Opa wieder aufwachte. Dem Kaffee trinken unternahmen Peter und Opa dann noch einen Deichspaziergang. Eine Zeit lang gingen beide schweigend nebeneinander her. Aber lange hielt Peter das nicht aus. Du, Opa? Mhm. Wie sind die Seeräuber eigentlich bewaffnet? Bewaffnet? Ich weiß nicht. Aber das muss doch in deinem Seeräuberbuch stehen, Opa. Haben sie Schwerter? Ich glaub schon. Und Kanonen? So was Ähnliches. Sie schießen mit Steinkugeln. Ha, Steinkugeln. Wir brauchen ein Maschinengewehr, Opa. Was? Das schlagt dir aus dem Kopf. So ein Teufelsding kommen wir nicht an Bord. Dann wenigstens ein Revolver. Auch nicht. Diese Schießdinger gehen immer im falschen Moment los. Wie recht Opa doch hatte. Aber das wusste er in diesem Augenblick natürlich selbst noch nicht. Bald nach dem Abendbrot begaben sich Kapitän und Steuermann wieder an Bord der friedlichen Jenny. Während Peter und Matrose Leo den Fleischklopfer über die Bettseite hieften, setzte der Kapitän eigenhändig das Segel. Kurs Nord, Steuermann! Weißt du, wo unsere Nordrichtung ist? Da, bei der Tür. Richtig. Dann können wir ja jetzt gemütlich nach Gotland segeln. Der Wind ist günstig. Ja. Was ist Gotland, Opa? Die schönste Insel in der ganzen Ostsee. Da gibt es eine Stadt, die heißt Visby. Die hat die längste Stadtmauer, die meisten Türme und die reichste Stadt weit und breit ist sie auch. Sollte mich gar nicht wundern, wenn wir in Visby die Seeräuber treffen. Also immer gut nordsteuern. Ich gebe Bescheid, wenn wir den Kurs ändern müssen. Opa, Kapitän, ich habe die Insel Gotland in Sicht. Steuermann, was du auch immer sehen magst, die Insel Gotland ist es nicht. Warum denn nicht? Weil der Weg bis dahin ziemlich lang ist. Und dann müssen wir vorher noch unbedingt zwei andere Inseln sichten. Eine heißt Bornholm, ist groß und rund und liegt östlich. Und die andere ist lang und schmal, heißt Öland und muss westlich in Sicht kommen. Welche müssen wir zuerst sichten? Bornholm. Dann sehe ich jetzt die Insel Bornholm, Oberkapitän. Einverstanden. Dann halt jetzt nach Öland Ausschau. Du erkennst es an den vielen Windmühlen. Ich sehe Windmühlen, Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Danke, Steuermann. Das reicht schon. Ich bin überzeugt, dass du die Insel Öland gesichtet hast. Wir segeln jetzt die Küste hinauf, bis die Insel aufhört. Dann sagst du mir Bescheid und wir ändern den Kurs. Opa, Kapitän, Öland ist zu Ende. Na gut, Steuermann. Dann Kurs Nordost, geradewegs auf Gotland zu. Gotland in Sicht. Reich mir mal den Kieker rüber. Stimmt. Gotland ist in Sicht. Aber es dauert noch eine Weile, bis wir da sind. Achtung, Steuermann, pass auf die Wellen auf. Immer gerade drauf lossteuern, sonst bekommen wir zu viel Wasser an Deck. Seit wir Öland hinter uns haben, hat der Wind mächtig zugelegt. Da, jetzt sehe ich den Hafen von Visby. Und Masten sehe ich auch, dicht an dicht. Bestimmt Seeräubermasten, Opa. Das glaube ich beinahe auch. Los, Opa, rein in den Hafen und dann kapern wir. Das, Steuermann, sollten wir lieber bleiben lassen. Ich habe eine bessere Idee. Genau vor uns öffnet sich eine Bucht. Da verkriechen wir uns. Leo lassen wir als Wache an Deck zurück. Wir beide schleichen uns durch irgendein Stadttor nach Visby hinein. Und dann sehen wir weiter. Da ist ein Stadttor. Sehr gut. Wer da? Ruft uns die Torwache an. Kapitän Büssenschütt und Steuermann Peter, antworte ich. Kenne ich nicht, sagt die Torwache. Wir kommen mit der friedlichen Jenny und wollen zum Bürgermeister. Haben wichtige Nachrichten für ihn. Hier ist keiner friedlich und der Bürgermeister ist abgesetzt, sagt die Torwache. In Visby haben wir Seeräuber das Sagen. Ach, so ist das. Dann sind wir hier ja ganz verkehrt. Wir müssen zusehen, dass wir hier auf gute Art verschwinden. Hilfe! Alarm! Still, Junge, du schreist ja alle Seeräuber zusammen. Das bin ich nicht, Opa. Die Torwache schreit. Alarm! Zur Hilfe! Alarm! Ist was passiert? Kann ich helfen? Danke, Jenny. Wir kommen allein zurecht. Nur eine kleine Panne mit der Torwache von Visby. Gott sei Dank. Ich werde ganz schön in Aufregung gehalten. Schnell, Opa. Wir müssen weg. Ich kann nicht mehr. Ich habe Seitenstechen. Hier, Opa. Wir kriechen durch das Loch. Nun, Opa, was machen wir jetzt? Hör zu, Steuermann. Im Hafen, da liegen die Schiffe. Ich weiß, die wollen wir doch erobern. Nein. Wir kappen ihnen ihre Taue, geben ihnen einen Schubs und alles andere besorgt der Wind. Der treibt die Seeräuberschiffe in die Ostsee hinaus und dann kommen wir mit der friedlichen Jenny angesegelt, nehmen sie den Schlepp und ziehen sie hinter uns her bis nach Lübeck. Bloß, wie kriegen wir die Seeräuber von ihren Schiffen herunter? Ich weiß was. Was denn, Steuermann? Siehst du die Kirche da? Wir müssen die Glocken läuten. Da denken die Seeräuber, dass es brennt. Und wenn es brennt, rennen sie in die Stadt, weil sie neugierig sind. Genau so machen wir es. Höchste Zeit, dass wir zur friedlichen Jenny zurückkehren. Aufpassen, Opa. Hinter uns kommen Seeräuber. Sie fuchteln schon mit den Schwertern. Lass sie fuchteln, Steuermann. Sie kommen immer näher. Dann müssen wir schneller laufen. Ich kann nicht mehr. Ich schieße jetzt vorbei. Ich muss uns retten. Her mit der Pistole. Ach, alles nass. Habe ich das nicht geahnt. Diese Schießdinger gehen immer im falschen Augenblick los. Opa, Kapitän? Ja? Wir wollten doch die Seeräuber. Daraus wird jetzt nichts. Wenn der Kapitän einen nassen Schlafanzug gegen einen eiskalten vertauschen muss und außerdem noch kalte Füße bekommt, ist er so gut wie krank. Und ein kranker Kapitän braucht erst mal Ruhe. Opa, Opa-Kapitän? Was gibt's? Die Seeräuberschiffe, Opa. Wir wollten sie doch in Schlepp nehmen. Das wird wohl nichts mehr. Der Wind hat sie schon viel zu weit nach Westen abgetrieben. Da müssen wir eben hinterher, Opa-Kapitän. Bitte, Opa. Also gut, Kurs Südwest, Steuermann. Eigentlich müssten unsere Seeräuberschiffe schon in Sicht sein, Oberkapitän. Eigentlich ja, aber eigentlich auch wieder nicht. Wenn bloß dieser aasige Ostwind nicht wäre. Ich mache einen Vorschlag, Steuermann. Wir schauen mal hinter der Windmühleninsel Öland nach. Wir sind sowieso auf dem Weg dahin. Ja. Wonach guckst du denn immer, Opa? Ich halte nach Felsenausschau. Hier wimmelt es von Klippen und Riffen, wenn wir nicht... Da haben wir schon! Hak, Backbord, Steuermann! Und jetzt wieder den alten Kurs! Das ging gerade noch gut. Da passte kaum noch mein Daumen dazwischen. Wo passt dein Daumen dazwischen, Opa? Warum sagst du das denn nicht? Für lange Erklärung war keine Zeit. Um Daumesbreite hätten wir eine Unterwasserklippe gerammt. Und ob du es glaubst oder nicht, die Klippe war so scharf wie Omas Brotmesser. Das hätte schön was gegeben. Und wie bemerkt man so ein Klippendings, wenn es doch unter Wasser ist? Klippen schimmern wie große braune Brotlaibe durch das Wasser. Und das Wasser kräuselt sich oft, wie Omas Zitronenschaum. Man muss die Augen offen halten. Obacht, Steuermann! Schon wieder eine Klippe im Weg, Oberkapitän? Nein, eine Insel, die blaue Jungfrau. Warum die so heißt, weiß ich auch nicht. Schade. Was ist schade, dass die Insel... Dass deine Insel kein Seeräuberschiff ist. Da! Drei Segel in Sicht, Opa Kapitän. Endlich haben wir die Seeräuberschiffe gefunden. Bist du sicher, Steuermann, dass es sich nicht nur um ein einziges Segel handelt? Es sind drei Segel. Mhm. Und was ist mit den drei Segeln? Ich meine, segeln sie oder bleiben sie immer auf derselben Stelle? Sie bleiben immer auf derselben Stelle. Steuermann, mir kommt vor, als machten wir keine rechte Fahrt mehr. Nicht jetzt den Wind einschlafen lassen, Opa. Am Wind liegt es nicht, Steuermann. Ist wieder eine Klippe im Weg? Auch nicht, Steuermann. Was denn dann? Sag doch, Opa. Ich sehe viel Weißes um deine drei Segel herum, Steuermann. Noch mehr Segel? Keine Segel? Ich glaub fast... Nein, ich bin sicher... dass es sich um Eis handelt, um dickes Eis. Tatsächlich, wir schwimmen schon mitten zwischen den Eisschollen. Ich sehe keine Eisschollen. Und überhaupt, wo sollen die denn so schnell herkommen? Da hörst du nichts. Pass auf! Jetzt sitzen wir fest. Eine ganze lange Nacht sitzen wir im Eis fest. Und die Seeräuber? Die sitzen auch fest. Das heißt, nur ihre Schiffe sind eingefroren. Die Seeräuber selber sind ja in Visby geblieben. Habt ihr im Augenblick Seegang? Nein, wir sitzen im Eis fest, Oma. Ach, mitten in der Ostsee? Aber ich frage aus einem bestimmten Grund. Wenn ihr nicht schaukelt, könnte ich euch noch einen heißen Glühwein bringen. Und wenn ich für mich ein Glas mitbringe, ladet ihr mich dann an Bord ein, damit ich auf eure Reise prosten kann? Wollen wir, Opa? Ja, mal zu. Oma Büssenschütt brachte also zwei Gläser mit Glühwein und ein Glas mit Fliederbeersaft, setzte sich auf Peters Bettkante, hob ihr Glas und sagte... Dann mal Prost! Auf eine glückliche Reise mit der friedlichen Jenny. Alle tranken. Und nicht ein Tropfen von dem rotglühenden Glühwein tropfte auf die Bettdecke. Denn die friedliche Jenny schaukelte nicht. Sie lag festgefroren in Opa Büssenschütts Eis hinter der Windmühleninsel Öland. Thank you. Auf Kapernfahrt mit der friedlichen Jenny. Erster Teil. Nach einem Buch von Boy Lawson. Hörspielbearbeitung Paul Hartmann. Mit Manfred Steffen als Operkapitän, Marianne Kielau als Oma Jenny und Enno Hesse als Peter. Der Erzähler war Horst Breiter. Ton Ben Ahrens. Musik Henning Kasten. Regie Axel Fiedelack, Paul Hartmann und Uta Beeth. Eine Gemeinschaftsproduktion von RIAS, Radio Bremen und Jumbo aus dem Jahre 1993.